Preist den Herrn. Ein gesegnetes neues Jahr euch allen. Nehmt euch doch einen Moment Zeit und begrüßt die Menschen neben euch, hinter euch, vor euch. Das sind keine Fremden, auch wenn ihr sie nicht kennt. Es sind Freunde, denen ihr einfach noch nicht begegnet seid. Sprecht etwas Gutes über ihr Jahr aus. Denkt daran, als Gläubige haben wir Kraft in unserem Mund. Der Herr Jesus hat euch diese Autorität gegeben, also nutzt sie und sagt etwas Ermutigendes. Zum Beispiel, möge dein Jahr voller guter Tage sein. Oder mögen deine Herzensträume in Erfüllung gehen. Amen. Natürlich gehen wir davon aus, dass eure Träume auf das Richtige ausgerichtet sind. Ihr träumt nicht davon, das Auto oder das Haus eines anderen zu besitzen. Manchmal müssen wir solche Dinge klarstellen, weil es immer Leute gibt, die voreilige Schlüsse ziehen und lieber das Schlechteste über Gottes Volk glauben, anstatt das Beste. Aber ich entscheide mich, an das Beste im Leib Christi zu glauben. Während wir jetzt in dieses neue Jahr 2025 starten, möchte ich euch etwas fragen. Vielleicht geht das ja nur mir so, aber ich brauche eine Bestätigung von euch. Habt ihr auch das Gefühl, dass das vergangene Jahr, ja eigentlich die letzten Jahre, unglaublich schnell vergangen sind? Kaum hat man die Weihnachtsdeko abgenommen, setzt man sie schon wieder auf. Ich denke mir, haben wir sie nicht gerade erst weggeräumt? Und dann, zack, ist es wieder soweit. Und das Ganze kommt mir bekannt vor, weil ich doch erst letztes Jahr das Jahresthema gepredigt habe. Jemand, den ich sehr schätze, hat mir eine Idee vorgeschlagen. Er meinte, wie wäre es mit Leben im Obersaal, Teil 2? Wer weiß? Wer weiß, vielleicht machen wir es wie bei Das Jahr der Beschleunigung und landen irgendwann bei Teil 7. Aber wir wissen, dass Gott die Zeit in Abschnitte unterteilt. In verschiedene Jahreszeiten, in chronologische Abläufe. In der Bibel gibt es dafür das griechische Wort Chronos, das einfach den linearen Verlauf der Zeit beschreibt, den natürlichen Fluss der Dinge. Aber es gibt noch ein anderes Wort für Zeit im Griechischen. Und das bedeutet, dass es eine besondere Zeit gibt, in der Gott etwas tut. Eine Zeit der Gunst, eine Zeit des Segens für sein Volk. Diese Art von Zeit heißt im Griechischen Kairos. Wenn man in der Bibel das Wort Zeit liest, kann es entweder Kairos oder Chronos sein, was für die natürliche Zeit steht. Leider wird Kairos oft auch einfach nur mit Zeit übersetzt, obwohl eigentlich Zeit der Gunst gemeint ist. Vor 2 Jahren haben wir darüber gesprochen. Seht ihr, wie schnell die Zeit vergeht? Erinnern wir uns noch an Kairos, an die Hason-Vision? Und dann an den Obersaal? Wir sind eine Stufe aufgestiegen und jetzt stehen wir vor einem neuen Jahr. Also liegt es nicht nur an mir, oder? Wir alle spüren, dass die Zeit irgendwie beschleunigt wurde. Nun, dieses Jahr wird Gott für uns die Zeit zurückdrehen. Wie ich das empfangen habe? Ich habe über eine Bibelstelle nachgedacht. Eine, die ich gut kenne, die ich schon oft gelesen und über die ich gepredigt habe. Aber plötzlich öffnete der Herr mir die Augen und ich erkannte etwas, das ich vorher nie so gesehen hatte. Das ist das Besondere an der Bibel im Vergleich zu anderen Büchern. Wenn du einen Roman liest, dann hast du ihn einmal durch und stellst ihn ins Regal oder gibst ihn weiter. Aber Gottes Wort spricht immer wieder zu dir. Es enthält Schicht um Schicht göttlicher Weisheit und Einsicht. Und als ich diese Stelle las, sprach Gott zu mir. Und eines der Dinge, die er in diesem Jahr tun wird, ist, er wird die Zeit für dich zurückdrehen. Denn wenn Zeit beschleunigt werden kann, und wir alle haben das gespürt, Amen, dann kann sie auch umgekehrt werden. Die Bibel sagt, ich werde euch die Jahre zurückgeben, die die Heuschrecke gefressen hat. Diese Bibelstelle ist ganz klar. Gott sagt nicht nur, dass er es könnte, er sagt, ich werde euch die Jahre zurückgeben. Das Volk Israel war eine Nation der Landwirtschaft. Ihr Reichtum hing von Viehzucht und Ernte ab. Wer eine große Herde hatte, war wohlhabend. Wer nur wenige Tiere hatte, war arm. Manche besaßen gar kein Vieh und waren völlig abhängig vom Regen und den Jahreszeiten, um eine gute Ernte einzufahren. Also, wenn Gott sagt, ich werde euch die Jahre zurückgeben, die die Heuschrecke gefressen hat, dann müssen wir uns bewusst machen, Heuschrecken greifen immer die Ernte an, oder? Und in unserem heutigen Kontext bedeutet das, dass Gott uns nicht nur ein Jahr, sondern die Jahre zurückgeben wird, die uns geraubt wurden. Und ich sage euch, dieses Jahr wird es geschehen. In diesem Jahr wird es passieren. In diesem Jahr von... Und die Heilung, auf die du wartest, wird sich beschleunigen. Wenn ich von Beschleunigung und Heilung spreche, dann meine ich die sichtbare Manifestation davon. Denn wir glauben doch, dass wir in dem Moment, in dem wir beten, empfangen. Aber manchmal vergeht Zeit, bis es sichtbar wird. Als der Herr mir diese Botschaft gab, geschah es auf übernatürliche Weise. Er weckte mich mitten in der Nacht und sprach zu mir. Ich bereite meine Predigten immer sorgfältig vor, so wie die meisten Prediger es tun. Hoffentlich. Ich kenne Prediger, die sich nicht einmal die Zeit dafür nehmen. Aber ich glaube nicht daran, einfach nur professionell zu predigen. Nur weil jemand viel Bibelwissen hat, heißt das noch lange nicht, dass er keine Vorbereitung braucht. Denn hör zu, du kannst Worte predigen und sie bleiben einfach nur Worte. Worte ohne Salbung, Worte ohne Kraft. Aber was wir brauchen, ist ein Wort zur rechten Zeit, ein Rhema-Wort. Das griechische Wort Rhema bedeutet ein Wort, das genau für diese Zeit, für diesen Moment bestimmt ist. Es ist dieses eine Wort, das dich mitten ins Herz trifft, wo du merkst, wow, es ist, als würde er direkt zu mir sprechen. Genau das brauche ich jetzt, genau das ist meine Situation. Aber es ist nicht der Prediger, es ist der Heilige Geist, der dieses eine Wort nimmt und es für dich persönlich lebendig macht. Denn es gibt unzählige Bibelstellen, aber nur der Heilige Geist kann eine herausgreifen und sie genau für dich wirksam werden lassen. Versteht ihr, was ich meine? Und was ihr hören wollt, ist nicht Pastor Prince. Ihr wollt Gott hören. Ich habe gestern gebetet und Gott mehr als einmal gesagt, sie sind nicht gekommen, um mich zu hören. Aber Pastor, wir hören doch gerade dich predigen. Ja, aber ich habe dem Herrn gesagt, sie sind gekommen, um dich zu hören. Durch meine Stimme. Genau deshalb hat Gott das Predigt- und Lehramt eingesetzt. In der Bibel steht, dass das Predigen für die Welt töricht erscheint. Aber durch das gesprochene Wort können Leben verändert werden, Wunder geschehen. Das Übernatürliche bricht in das Natürliche ein. Der Himmel kommt auf die Erde. Da merkt man, wow, aber das gilt nicht für Motivationsredner oder professionelle Speaker. Das ist die Torheit der Predigt, von der die Bibel spricht. Nicht, weil Gottes Wort töricht wäre, sondern die Torheit der Predigt. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Er benutzt das Kleine, um das Große zu Schanden zu machen. Das Schwache, um das Starke zu Schanden zu machen. Amen. Schaut euch Mose an. Er war einst ein mächtiger Mann in Wort und Tat. Der jüdische Historiker Josephus berichtet sogar, dass Mose militärische Siege für Ägypten errang, weil er als Adoptivsohn des Pharaos aufwuchs. von dessen Tochter adoptiert. Erinnert ihr euch? Josephus schreibt, dass Mose mächtig in Wort und Tat war. Auch Stephanus sagt in der Apostelgeschichte, dass Mose mächtig in Wort und Tat war. Doch damals konnte Gott ihn noch nicht gebrauchen. Erst 40 Jahre später in der Wüste, vor dem brennenden Dornbusch, war Mose an dem Punkt, wo Gott ihn rufen konnte: Ich werde dich senden. Doch Mose erwiderte: Herr, ich kann nicht reden, ich bin nicht wortgewandt, ich stottere. Er sagte es so oft, dass Gott ihn schließlich fragte: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Was war also mit Mose passiert? Ganz einfach, er hatte das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten verloren. Viele von euch wissen es, ich war ein Stotterer. Nicht nur als Kleinkind, sondern auch in der Schulzeit. Wurde ich aufgerufen, habe ich gestottert und konnte nicht frei sprechen. Nicht mal einen Satz anfangen. Und die Mädchen in der Klasse haben gelacht, und das war wirklich hart, besonders in dem Alter. Wenn die Jungs lachen, ist es nicht so schlimm. Aber wenn Mädchen lachen, dann werden deine Ohren rot. Zumindest haben das meine Freunde mir gesagt. Ich habe alles ausprobiert, sogar meine Mutter um Glukose gebeten. Damals mischte man sie ins Getränk. Warum ich dachte, das könnte mir helfen, weiß ich nicht. Eigentlich gibt Glukose mehr Energie, aber beim Sprechen half es nicht. Dann gab es diesen Lehrer, der mich immer zum Vorlesen aufstehen ließ. Ein echter Sadist. Falls Sie das sehen, Herr Lehrer, ich hoffe, Sie schauen zu. Als Gott mich dann berief, sein Wort zu predigen, sagte ich zu ihm: Herr, du hast den Falschen erwischt. Du hast dir den falschen Mann ausgesucht, ich bin kein Prediger. Ich hatte solche Angst, vor einer Klasse zu sprechen. Manche Menschen sind von Natur aus bereit dafür. Sie lieben es, auf der Bühne zu stehen. Sie wollen im Mittelpunkt sein, eine Show abziehen. Aber ich wollte nicht dort oben stehen. Einmal bei einem Talentwettbewerb in der Schule fiel jemand aus. Und ich wurde gebeten, einzuspringen. Ich ging zitternd auf die Bühne und gewann den ersten Platz. Das war mein großer Auftritt bei Talent Time in der Schule. Ich erinnere mich noch genau an das Lied, Rhythm of the Falling Rain. Aber das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Trotzdem sagte ich zu Gott: Herr, du hast den Falschen. Aber wisst ihr was? Gott gebraucht das Schwache, um das Starke zu beschämen. Warum? Damit er die Ehre bekommt. Damit niemand sagen kann, das war mein Talent. Oft hört man: Wow, dieser Mensch ist so talentiert, so redegewandt. Wenn der sich bekehren würde, könnte Gott ihn mächtig gebrauchen. Was für ein Talent. Aber genau das ist ein Denkfehler. Gott gebraucht nicht unbedingt diejenigen, die begabt sind. Er muss diese Menschen oft erst brechen, weil ihr Vertrauen in ihrer Begabung, in ihrem Talent, in ihrem Aussehen oder in ihrer Intelligenz liegt. Manchmal brechen all diese Dinge plötzlich weg. Ein Jahr vergeht und auf einmal scheint alles zusammenzubrechen. Hör zu, Gott wird dich mächtig gebrauchen. Vielleicht hast du Angst, unter Menschen zu sein. Und ich weiß, das Letzte, was du hören willst, ist, Gott könnte dich berufen, vor Menschen zu sprechen. Aber keine Sorge, die Gnade wird da sein, wenn es soweit ist. Gott gebraucht das Schwache, um das Starke zu Schanden zu machen. Amen. Gott benutzte einen Menschen, um 1000 Philister zu Schanden zu machen. Simson hatte keine Waffen, nur einen Eselsknochen, den er zufällig fand. Und damit besiegte er 1000 Mann. Gott gebraucht Dinge, die wertlos erscheinen. Er kann aus einem toten Knochen eine Waffe machen. Vielleicht sagst du, mein Leben ist ein Chaos, alles ist kaputt, es ist tot. Aber Gott sagt, gib es mir in die Hand, ich kann es gebrauchen. Gott kann aus deinem Wenigen ganz viel machen. Ein kleiner Junge hatte nur 5 Brote und 2 Fische, aber als er es in die Hände von Jesus legte, wurden mehr als 5000 Menschen satt. Gib dein Leben in die Hände von Jesus. Starte dieses Jahr, indem du alles ihm anvertraust. Und übrigens, hoffentlich weißt du, dass Vorsätze nicht funktionieren. Warum? Weil dabei das Fleisch mit im Spiel ist. Und wann immer das Fleisch im Spiel ist, wird es scheitern. Wenn ich vom Fleisch spreche, dann meine ich nicht deinen physischen Körper, sondern die sündige Natur, diesen Teil in dir, der gegen Gott rebellieren will. Viele Christen verwechseln das. Aber hör mir zu, dein Körper ist heilig. Die Bibel sagt, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und im griechischen Originaltext steht nicht einfach Tempel, sondern das Wort für den innersten Teil, das Allerheiligste. Dein Körper ist also das Allerheiligste Gottes. Amen. Wow. Und Gott kümmert sich immer um seinen Tempel. Amen. Denk daran, du hast nur einen Tempel, nur einen Körper. Kümmere dich um ihn. Er ist da, um Gott zu verherrlichen. Du kannst nicht einfach sagen, kein Problem, ich steige hier aus und kaufe mir einen neuen. Du hast nur diesen einen Körper. Es gibt keinen Ersatz. Das ist nicht wie mit Immobilien, wo du sagst, wenn dieses Haus alt oder baufällig wird, kaufe ich mir einfach ein neues. Nein, egal wie viel Geld du hast nur einen Körper. Also kümmere dich um ihn. Und das ist ein Wort für dich, für dieses Jahr. Kümmere dich um deinen Körper. Nutze ihn, um Gott zu ehren. Füll ihn nicht mit Dingen, die ihn zerstören. Alles, was sündig ist, wird früher oder später deinen Körper ruinieren. Amen. Pastor, kann ich rauchen und trotzdem in den Himmel kommen? Ich sage, manchmal kommst du dann schneller dorthin. Die Frage ist nicht, ob Gott dich liebt. Gott liebt dich. Aber du rauchst im Tempel Gottes. Wie fühlt sich das an? Das kann doch nicht richtig sein, oder? Diese Dinge werden dich zerstören. Amen. Und alle Raucher sagen, Amen. Gott hat Großes für dich vorbereitet. Dieses Jahr wird definitiv ein besonderes Jahr. Gott geht niemals zurück, er geht immer voran. Die Bibel sagt, der Pfad der Gerechten, und du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, Kind Gottes. Es geht um dich, hör zu. Der Pfad der Gerechten leuchtet heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Es wird immer heller und heller. Dein Weg wird immer heller. Und wenn du innerlich nicht richtig glaubst, wenn du Gottes Wort nicht empfängst, die richtige Lehre, die deinen Glauben aufbaut, dann wird es schwer. Denn erst wenn du richtig glaubst, kannst du auch richtig leben. Aber wenn du falsch glaubst, selbst wenn Gott ein Jahr voller Segen, Gunst und Gnade für dich vorbereitet hat, wirst du es nicht erleben können. Seine Gnade nimmt in diesem Jahr zu, wir alle wissen das, und es wird größer sein als zuvor. Gott geht niemals zurück, vergesst das nie. Und nächste Woche werde ich euch eine Bibelstelle zeigen, die genau das bestätigt. Dieses Jahr wird ein Jahr voller Güte, Gnade, Herrlichkeit und Überfluss sein, stärker als je zuvor. Im Jahr des? Yes. Noch verrate ich das Jahresthema nicht. Also, der Pfad der Gerechten leuchtet, was? Ruft es laut. Ja, auch ihr in den anderen Gottesdiensten, in der Grace Revolution Church. Er leuchtet heller und heller. Der Pfad von wem? Der Gerechten. Und was bedeutet Pfad? Es bedeutet, dass du unterwegs bist. Du bist nicht regungslos. Du liegst nicht flach im Krankenhausbett. Du bewegst dich. Und du bewegst dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Gnade zu Gnade. Du gehst nicht zurück. Aber wenn du falsch glaubst, dann wirst du das alles nicht erleben, obwohl es da ist. Du kannst dich sogar depressiv fühlen, obwohl Gott dich segnen will. Und wenn du unter dem Gesetz lebst, Das bedeutet, wenn du denkst, dass Gott etwas von dir fordert, dass er dies und jenes von dir verlangt, dann wirst du darunter leiden. Manche Predigten klingen so: Dieses Jahr will Gott mehr Hingabe von dir, mehr Opfer, mehr von diesem oder jenem. Und ja, das klingt gut. Aber wenn man den Menschen nicht zeigt, dass sie nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter Gnade, dann setzt man sie unter Druck. Das Gesetz fordert. Aber nur Gott kann es erfüllen, durch Gnade. Das ist ein Unterschied. Merkt euch das für dieses Jahr. Fühlt ihr euch niedergeschlagen? Denkt, Gott lächelt euch nicht mehr an oder ist unzufrieden? Dann seid ihr unter das Gesetz geraten. Auch als Kind Gottes kann das passieren. Und wenn du unter dem Gesetz bist, wirst du ständig andere kritisieren. Du wirst überall Fehler finden, nur nicht bei dir selbst. Du wirst deine Freude verlieren, obwohl du Christ bist, weil du unter dieser dunklen Wolke stehst. Du denkst, Gott findet Fehler an dir. Vielleicht hast du etwas getan, vielleicht kämpfst du mit etwas, das du nicht überwinden kannst. Und je mehr du glaubst, dass Gott deswegen gegen dich ist, desto tiefer sinkst du hinein. So fühlte sich Hiob. Er fragte sich, wo sind all die guten Tage geblieben? Damals, als Gottes Licht auf mir ruhte, als mich die Menschen respektierten, als ich in Überfluss lebte. Hiob war mental unter das Gesetz geraten. Das Gesetz bedeutet Forderungen Gottes. Es legt das Augenmerk nicht auf die Güte und Gunst Gottes. Aber Jesus kam, um uns einen neuen Bund zu bringen. Im neuen Bund sehen wir nicht mehr den Schatten des Gesetzes. Wir sehen nicht mehr die Hand des Gerichts. Ja, Gott ist heilig und er muss die Sünde bestrafen, das stimmt. Stell dir vor, ein Richter spricht ein Urteil über verschiedene Menschen. Vielleicht wegen irgendeines Fehlverhaltens im Straßenverkehr oder was auch immer. Der Erste wird verurteilt, der Zweite auch, der Dritte ebenso. Doch dann kommt sein eigener Sohn. Und plötzlich sagt der Richter, ach, dein erstes Mal schon gut, zweites Mal kein Problem, aber mach es nicht wieder. Ist das ein gerechter Richter? Nein. Wenn in einem Land das Rechtssystem zusammenbricht, in jedem Land, dann beginnt das ganze Land zu zerfallen. Gott ist also ein gerechter Gott, ja. Aber es gibt einen Aspekt seines Wesens, den viele nicht sehen, wer er wirklich ist. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und von Anfang an wollte er den Menschen seine Liebe zeigen. Er wollte den Menschen seine Güte erweisen. Er wollte den Menschen seine Gnade schenken. Aber der Mensch kannte ihn nicht. Der Mensch vertraute ihm nicht. Das sehen wir bereits beim Sündenfall im Garten Eden. Adam und Eva, unsere ersten Eltern, lebten in einem Paradies voller Überfluss. Übrigens, falls du manchmal hörst, oh, das ist so eine Wohlstandspredigt, so eine Wohlstandsgemeinde, hör dir das bloß nicht an. Lass mich dir eines sagen, dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Gott hat Adam und Eva nicht in Armut gesetzt, oder? Nein, er setzte sie in einen Ort des Überflusses. Wenn irgendetwas Gottes ursprünglichen Plan zeigt, dann das. Wie kam dann Armut in die Welt? Durch die Sünde. Die Bibel spricht vom Fluch der Armut. Schau dir die Segnungen und Flüche in 5. Mose an. Die Segnungen beinhalten, Gott wird alles segnen, was du unternimmst. In den Flüchen hingegen heißt es, du wirst viel ernten, aber es wird wenig übrig bleiben. Die Heuschrecken werden kommen und deine Ernte fressen. Was bedeutet das? Armut ist kein Segen, Armut ist ein Fluch. Heißt das, dass reiche Menschen automatisch gesegnet sind? Nicht unbedingt. Es gibt auch arme Reiche. Menschen, die zwar viel Geld haben, aber trotzdem innerlich arm sind. Ich rede nicht nur von Geld, ich rede von wahrem Segen. Ein wahrhaft gesegneter Mensch kann geben. Er kann andere segnen. Er kann den Armen helfen. Er kann das Evangelium von Jesus Christus finanzieren. Also, wenn Leute sagen, wir seien eine Wohlstandsgemeinde, hier eine kleine Randbemerkung, sollen sie das ruhig weiter bekennen. Denn die Bibel sagt, dass du das bekommst, was du mit deinem Mund bekennst, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass es geschieht. Also lass sie ruhig weiter über uns aussprechen, dass wir gesegnet sind. Aber wir wissen, es geht uns nicht um die Liebe zum Geld. Es geht uns nicht um Habgier. Wir leben nicht für Geld. Geld ist kein Gott. Geld hat keine Gnade, keine Güte. Geld kann man nicht anbeten, es ist leer und bedeutungslos. Schau dir Menschen an, die nur auf Geld aus sind. Für sie zählt nur Gewinn, Profit, Erfolg. Doch oft merkst du, da ist eine Leere. Wenn Geld ihr Gott ist, bleibt nichts Echtes übrig. Aber auf der anderen Seite ist es heuchlerisch zu sagen, dass Gott dich arm haben will. Oft sind es genau die Leute, die so etwas predigen, die selbst in besseren Häusern leben als du, besseren Häusern als ich. Viele, die gegen Wohlstand predigen, sind selbst Gemeindeleiter, Älteste oder Diakone, und sie leben nicht gerade bescheiden. Doch sobald jemand über Gottes Versorgung und Segen spricht, sind sie die Ersten, die sich beschweren. Dabei ist die Bibel voll von den Worten Gedeihen und Wohl. Ich glaube, dass es der Feind ist, der nicht will, dass Gottes Volk gedeiht. Also hör auf, dich dafür zu entschuldigen, wenn Gott dich beschenkt. Aber denk daran, Geld ist dein Diener, nicht dein Meister. Nutze Geld, aber lass dich nicht von Geld benutzen. Lass es nicht zu, dass Geld dich kontrolliert. Lebe nicht für Geld. Lebe für die Herrlichkeit Gottes. Aber vertraue Gott, dass er für dich sorgt, dass du mehr als genug hast, um andere zu segnen und ein Kanal des Segens für diese verlorene Welt zu sein. Und vergiss nicht, auch reiche Menschen brauchen Jesus. Es gibt viele Menschen mit viel Geld, aber ihre Herzen sind leer. Sie sind arme Reiche und sie brauchen Jesus genauso wie alle anderen. Also sei auch für sie ein Zeugnis. Über die Jahrhunderte hinweg gab es Zeiten, in denen wichtige Wahrheiten der Bibel unterdrückt wurden. Aber Gott stellt sie immer wieder her. Und das gilt auch für Wohlstand in jeder Hinsicht. Ich spreche nicht nur von Geld, sondern von Wohlstand in allen Lebensbereichen. Gott stellt immer wieder her. Der Pfad der Gerechten wird heller und heller. Alles, was im dunklen Mittelalter und danach verloren ging, stellt Gott wieder her. Die Rechtfertigung aus Glauben war eine zentrale Wahrheit der frühen Gemeinde. Gott offenbarte sie Paulus, das wahre Evangelium der Gnade und des Friedens. Doch mit der Zeit ging diese Wahrheit verloren. Es gab zwar die Kirche, aber sie lehrte stattdessen viele andere Dinge, Bußrituale, gute Werke, verschiedene Formen der Reue. Doch die Rechtfertigung allein durch den Glauben wurde nicht mehr gepredigt. Dann erweckte Gott einen Mann, einen deutschen Mönch namens Martin Luther, um diese Wahrheit wiederherzustellen. Der Mensch wird nicht durch seine guten Werke gerechtfertigt, sondern allein durch den Glauben, weil Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er hat den Preis bezahlt. Heute wirst du nicht durch deine eigenen Leistungen gerecht, denn egal, wie sehr du dich bemühst, du wirst niemals Gottes Maßstab erreichen. Deshalb hat Jesus alle deine Sünden bereits getragen, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Und alles, was Gott von dir möchte, ist, dass du sein Geschenk der Gerechtigkeit annimmst. Das ist wahre Demut. Wahre Demut bedeutet zu sagen, Herr, ich empfange das durch das Werk von Jesus. Ich bin durch den Glauben gerechtfertigt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Heißt das, dass du von da an perfekt bist? Nein. Aber du beginnst dein Leben aus deiner wahren Identität herauszuleben. Anstatt zu versuchen, jemand zu werden, der du nicht bist, erkennst du, ich bin bereits die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Versteht ihr mich bis hierhin? Seit der Zeit von Martin Luther hat Gott nach und nach weitere Wahrheiten wiederhergestellt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er die Taufe im Heiligen Geist neu in die Gemeinde gebracht. Die Erweckung begann in Azusa, Kalifornien. Der Heilige Geist fiel auf die Menschen. Sie begannen in neuen Sprachen zu beten. Die Gaben des Geistes wurden sichtbar. Es wurde ganz selbstverständlich, im Heiligen Geist getauft zu werden. Gott stellte diese Wahrheit wieder her. Dann kamen die 1950er Jahre, direkt nach dem Krieg. Welche Wiederherstellung gab es damals? Die Heilung. Eine Zeit der Heilungserweckung begann. Menschen wurden plötzlich ganz leicht geheilt. Zeitzeugen berichten, dass es in diesen Versammlungen geschah, ohne dass man lange dafür beten musste. Alle möglichen Krankheiten verschwanden. Chronische Leiden, Krebserkrankungen, sogar Geschwülste fielen einfach ab. Hinter den Versammlungsorten sah man oft Stapel von allen möglichen Mobilitätshilfen, von Krücken und Rollstühlen, zurückgelassen von Menschen, die gesund nach Hause gingen. Die Gemeinden waren voll von solchen Zeugnissen. Es war eine Heilungserweckung. Dann kamen die 60er und 70er Jahre, die Zeit der charismatischen Erweckung. Gott erneuerte wieder etwas in der Gemeinde. Es war eine Zeit, in der viele eine neue, lebendige Beziehung zum Heiligen Geist entdeckten. So wie es am Pfingsttag begann mit dem Frühregen, betraten wir in dieser Zeit die Phase des Spätregens, der vollen Wiederherstellung. Glaubt ihr, dass auch die Versorgung Gottes, Wohlstand mit einem göttlichen Zweck, um Christus zu ehren und sein Werk zu unterstützen, etwas ist, das er wiederherstellen will? Doch die größten Kritiker von Gottes Wiederherstellungen sind oft die Menschen aus der vorherigen Bewegung. Versteht ihr, was ich meine? Wer von euch surft? Ja, Pastor, ich surfe gerne im Internet. Ich meine, surfen auf dem Wasser, Wellen reiten. Alle australischen Zuschauer wissen, was ich meine. Wenn du surfst, musst du lernen, mit den Wellen zu gehen. Du kannst nicht auf einer einzigen Welle stehen bleiben. Wenn du das versuchst, wirst du an den Strand gespült. Dann bist du raus aus den Wellen. Trocken und bewegungslos. Man muss von einer Welle zur nächsten übergehen. Und wieder zur nächsten, und wieder zur nächsten. Dasselbe gilt für das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn er sich bewegt und etwas betont, dann gehen wir mit ihm. Doch in jeder Bewegung gibt es immer Menschen, die zu Extremen neigen. Am Rand der Bewegung gibt es extreme Lehren. Ja. Während der Heilungserweckung gab es zum Beispiel einige, die sagten, man solle keine Ärzte aufsuchen oder keine Medikamente nehmen. Ärzte seien böse. Das war nicht die Hauptbotschaft, sondern nur einige wenige, die extreme Positionen einnahmen. Doch leider nutzten viele aus der vorherigen Bewegung genau diese Randfiguren, um die neue Bewegung zu kritisieren. Das ist immer so. Jede Erweckung bringt auch Menschen hervor, die an den Rändern extreme Dinge lehren. Aber wir dürfen uns nicht von diesen wenigen ablenken lassen, sondern müssen erkennen, was Gott wirklich tut. Dasselbe gilt für die Wiederherstellung von Wohlstand in der Gemeinde. Gott will, dass sein Volk gedeiht. Gott will, dass du das Haupt bist und nicht der Schwanz. Gott will, dass du anderen leihen kannst und nicht borgen musst. Und all das kommt direkt aus der Bibel. So viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja und auch das Amen. Aber in einem bestimmten Rahmen. Braucht ihr wirklich ein größeres Haus, wenn ihr nur zu viert seid? Wozu ein größeres Auto? Deine Familie besteht doch nur aus drei Personen. Und wenn du es bekommen hast, gibt es wieder etwas anderes, was du unbedingt haben willst. Immer das Neueste. Amen. Es gibt Menschen, die gegen Wohlstandspredigten wettern, aber selbst immer das Neueste haben wollen. Das ist die Sache mit der Habgier. Versteht mich nicht falsch, es ist nichts Schlechtes daran, das Neueste zu haben. Aber wenn du denkst, dass das Neueste immer das Beste ist, frag dich, brauche ich das wirklich? Zum Beispiel ein neues Handy. Die Werbung überzeugt dich, es unbedingt zu brauchen. Aber nutzt du wirklich all die neuen Funktionen? Oder reicht dein altes Handy völlig aus? Sie wollen nur dein Geld. Also schalte deine Birne ein. Lerne selbst zu denken. Lass dich nicht von cleverem Marketing manipulieren. Kopf einschalten. Also im Rahmen bleiben. Ein weiteres Beispiel. Ich bin so beschäftigt mit Geld verdienen, dass ich keine Zeit mehr für den Gottesdienst habe. Aber ich verdiene ja Geld für den Herrn. Nein, das ist eine Lüge. Gott kann dich reich beschenken, ohne dass du deine Sonntage opfern musst. Wenn dein Job dich davon abhält, Gott an die erste Stelle zu setzen, dann solltest du das überdenken. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Jetzt zum eigentlichen Predigtthema. Schauen wir uns mal diesen Vers an. 2. Korinther 6, Vers 1. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Das bedeutet, es ist möglich, Gottes Gnade zu empfangen, aber sie nicht wirklich zu nutzen. Und wisst ihr, was eine der großen Wiederherstellungen war? Ich bin nicht der Einzige, der daran beteiligt ist, aber ich habe sie miterleben dürfen. Nämlich die Wiederherstellung des Evangeliums der Gnade. Des wahren Evangeliums. Das begann in den 80ern, nahm in den 90ern Fahrt auf und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wenn es nicht von Gott gewesen wäre, hätte es sich nicht so ausbreiten können. Menschen verliebten sich neu in Jesus. Aber auch in dieser Lehre gibt es wieder einen Rahmen. Und manche Leute stecken mich einfach in die gleiche Schublade mit denen, die ins Extreme gegangen sind. Manche schreiben Bücher gegen die Gnadenlehre und setzen mich auf dieselbe Liste mit Leuten, die lehren, jeder ist automatisch gerettet. Man muss nicht einmal Jesus annehmen. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du Jesus als deinen Retter annehmen musst. Wir werden durch Glauben gerechtfertigt. Aber glaube woran? Glaube an den Herrn Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Ich gehöre also nicht zu diesen Randgruppen. Aber merke dir, jede Wiederherstellung Gottes bringt auch extreme Auslegungen mit sich. Und wenn du dich nur mit diesen Extremen beschäftigst, bekommst du Angst davor, was Gott eigentlich wiederherstellen will. Überleg mal, der Feind fälscht nichts, was wertlos ist. Gibt es Fälschungen von billigen Sachen? Gibt es gefälschte Kieselsteine? Nein. Warum nicht? Weil sie wertlos sind. Aber gibt es gefälschtes Geld? Ja. Dinge, die wertvoll sind, werden gefälscht. Es gibt sogar gefälschte Joseph-Prince-Webseiten. Manche posten Dinge in meinem Namen, die ich nie gesagt habe. Dort findet man extreme Pauschalaussagen, die angeblich von mir stammen, die ich aber nie gemacht habe. Wir lassen eine falsche Seite sperren und sofort taucht eine neue auf. Menschen nutzen meinen Namen, um sich eine Plattform zu verschaffen. Aber weißt du was? All das gehört dazu. Das hier ist die echte Joseph-Prince-Predigt. Und wenn du jemanden beurteilen willst, dann höre dir die ganze Predigt an. Nicht nur Ausschnitte, die andere aus dem Zusammenhang reißen. Wenn man den Text aus dem Kontext reißt, bleibt nur noch Con übrig. Auf Englisch Schwindel. Und was macht ein Con-Man, ein Schwindler? Er täuscht Menschen. Man kann jede Aussage verdrehen, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, anstatt die ganze Predigt zu hören. Die Leute sind nicht blöd. Wenn sie alles gehört haben, urteilen sie richtig. Ich glaube das Beste über Gottes Volk. Also mit jeder Wiederherstellung gibt es Randerscheinungen. Aber wir sollten nicht zulassen, dass sie uns von dem ablenken, was Gott gerade tut. Dieses Jahr wollen wir mehr von Gottes Gnade in unserem Leben, die Fülle der Gnade. Aber denk daran, es ist möglich, die Gnade Gottes vergeblich zu empfangen. Deshalb ermahnt Paulus uns. Und der Vers direkt davor in der Originalschrift ohne Kapiteltrennung lautet, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Seht ihr das? Das ist der göttliche Austausch. Und was sagt Gott? Lebt aus dieser Wahrheit heraus. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und nächster Vers, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Das bedeutet, dass du die Gnade empfangen kannst, aber dennoch so leben kannst, als würdest du immer noch unter Verdammnis stehen. Wenn du dich ständig als Sünder siehst, als jemand, der versagt, dann lebst du nicht aus der Gerechtigkeit, die dir geschenkt wurde. Wenn du dich ständig mit der Sünde identifizierst. Manche Menschen denken ständig über ihre Fehler nach. Gestern habe ich mich so aufgeregt. Ihr müsst euch jetzt nicht melden, wenn das auf euch zutrifft. Gestern hatte ich sündige, schmutzige Gedanken. Gestern habe ich etwas gesagt, das ich sofort bereut habe. Ja, gestern. Gestern. Yesterday. Okay, only yesterday. Nur gestern. Yes. Ja. Aber wenn du dich ständig auf Sünde konzentrierst, wirst du überall Sünde sehen, in deinem eigenen Leben und bei anderen, weil du immer noch in einem Körper lebst. Und in diesem Körper gibt es ein Prinzip, das wirkt. Aber vergiss nicht, dein Körper ist der Tempel Gottes. Gott nennt deinen ganzen Körper seinen Tempel, also ehre ihn. Doch gleichzeitig gibt es in diesem Körper das Fleisch. Und das Fleisch trägt das Gesetz der Sünde in sich. Als der Herr uns rettete, erlöste er Geist, Seele und Körper. Jeder Mensch hat einen Geist. Wer ohne Gott stirbt, erkennt das erst, wenn er seinen Körper verlässt. Plötzlich wird ihm bewusst, ich bin ein geistliches Wesen. Und wer hat ihn geschaffen? Gott. Wenn dein Herz aufhört zu schlagen, bleibt dein Körper zurück. Aber du bist nicht dein Körper. Du trittst heraus, schaust herab und denkst vielleicht, wow, gar nicht so schlecht. Aber du kannst nicht mehr mit deinen Liebsten sprechen oder mit ihnen interagieren, weil du aus der physischen Welt herausgetreten bist. Du bist ein geistliches Wesen. Und weil Gott dich als Geist geschaffen hat, brauchst du einen Ort, an dem du existieren kannst. Aber du kannst nicht einfach so in den Himmel, nicht wenn du in der Sünde lebst. Doch wenn du gerecht bist und dein Geist den Körper verlässt, dann sagt die Bibel, ausgewandert aus dem Leib, daheim beim Herrn. Du bist sofort bei Jesus, an einem Ort, der schöner ist, als du es dir je vorstellen kannst. Die Straßen sind aus Gold. Ich weiß nicht, was Christen, die etwas gegen Wohlstand haben, im Himmel zu Gott sagen werden. Sie schauen die Straßen aus Gold an und sagen dann zu Gott, wenn ich dir einen kleinen Änderungsvorschlag unterbreiten dürfte. Und übrigens, manche Lieder singen von Straßen, die mit Gold gepflastert sind. Aber die Bibel sagt nicht gepflastert mit Gold, sondern Straßen aus Gold. Menschen pflastern mit Gold, weil sie nicht genug davon haben. Es ist nur eine dünne Schicht. Aber im Himmel sind die Straßen aus Gold, durch und durch. Das ganze neue Jerusalem aus kostbaren Edelsteinen. Und ich kann euch gar nicht beschreiben, wie es sein wird, in einem Körper zu leben, der ewig jung, ewig stark und ewig gesund ist. Du wirst nicht einfach nur ein schwebender Geist sein wie Casper. Kennt ihr Casper? Ich habe früher die Comics gelesen. Aber du wirst nicht wie er durch die Gegend schweben. Nein, du wirst einen realen, physischen Körper haben. Wir werden Hände schütteln können, wir werden miteinander reden können und wir werden essen können. Denn Jesus aß nach seiner Auferstehung. Er hatte einen echten Körper und das erwartet uns auch. Jesus kommt wieder für uns. Amen! Hallelujah. Are you with me so far? Okay. Die Bibel sagt, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Früher wart ihr in der Sünde. Aber Jesus kam und nahm euren Platz am Kreuz ein. Die Bibel sagt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist der göttliche Austausch. Er nahm unsere Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit empfangen. Amen. Und nun sagt Gott, du hast meine Gnade empfangen, also empfange sie nicht vergeblich. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du, obwohl du gerecht gemacht wurdest, wieder in alte Denkweisen zurückfallen kannst. Dann hast du die Gnade vergeblich empfangen. Du kannst wieder in ein Leben mit Sündenbewusstsein zurückfallen. Du kannst sagen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Versager. Anstatt bewusst als die Gerechtigkeit Gottes in Christus zu leben, dreht sich alles nur noch um Sünde, Sünde, Sünde. Und wenn du dich so siehst, dann fängst du auch an, andere genauso zu sehen. Du wirst zu jemandem, der überall Fehler findet. Und Menschen, die so denken, haben oft schwierige Ehen. Ihre Erziehungsmethoden basieren auf Kontrolle und Kritik. Sie haben diese Haltung, ich wusste es, ich wusste, dass du das tun würdest. Aber das ist eines der schlimmsten Dinge, die du einem geliebten Menschen sagen kannst. Stattdessen solltest du sagen, ich hätte das nicht von dir erwartet, weil ich das Beste in dir sehe. Das bist nicht du. Das hilft jemandem, in Gottes Gnade zu wachsen. Denn Gottes Gnade sagt zu dir, das bist nicht du. Schmetterlinge fliegen von Blüte zu Blüte. Sie lieben es, dort zu sein, wo es schön ist. aber manchmal landen sie aus Versehen im Schlamm. Und wenn das passiert, mögen sie das gar nicht. Sie schlagen mit den Flügeln, weil sie dort nicht bleiben wollen. Sie sind nicht für den Dreck gemacht. Sind sie durch den Schlamm verunreinigt? Ja, die Bibel nennt das befleckt. Aber sie müssen nur gereinigt werden mit dem Wasser des Wortes. Und sobald sie wieder frei sind, fliegen sie sofort zurück zu den Blüten. Das ist ihre wahre Natur. Genauso ist es mit uns. Wir sind für Gottes Gegenwart gemacht. Für die Schönheit seiner Gnade. Sein Wort ist süßer als Honig aus der Wabe. Aber was macht ein Schwein? Ich kann es nicht richtig nachmachen. Pastor Mark scheint es ganz natürlich zu können. Manchmal predigt er und mitten im Satz hört man ein Schnauben. Ganz automatisch. Gott gebraucht alle Gaben, sogar das Schnauben, um die Weisen zu beschämen. Ein Schwein fällt in den Schlamm und fühlt sich pudelwohl. Für ein Schwein ist das der Himmel auf Erden. Es genießt es. Wenn du es rausziehst und wäschst, fängt es an zu schreien und wehrt sich mit aller Kraft. Man muss es vom Schlamm wegziehen und wegdrücken. Und sobald es frei ist, rennt es direkt zurück in den Schlamm. Das ist seine Natur. Denk daran, wenn du das nächste Mal einen leckeren Schweinebraten oder ein Stück Schinken isst. Aber keine Sorge, alles ist mir erlaubt, auch Schinken. Ich habe kein Problem damit. Gott sagt also, du bist jetzt an einem neuen Ort, also geh nicht zurück an den alten. Wenn du zurückgehst, dann bedeutet das, dass du Gottes Gnade vergeblich empfangen hast. Lebe in deiner neuen Identität in Christus. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Nun kommt etwas sehr Interessantes, das ich euch für dieses Jahr mitgeben möchte. Normalerweise sprechen wir am Anfang des Jahres über die Vision für das kommende Jahr. Und das tue ich auch wieder dieses Jahr. Ich kann unmöglich nicht über das sprechen, was Gott mir für dieses Jahr aufs Herz gelegt hat, was ich jetzt aber noch nicht verraten will. Also, in Vers 1 lesen wir, wir ermahnen euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und dann weiter, Vers 2. Denn es heißt, die Bibel zeigt hier zwei Wege, wie Menschen Gottes Gnade in ihrem Leben verlieren oder sie nicht wirksam empfangen. Erstens, sie identifizieren sich nicht mit dem, was Gott aus ihnen gemacht hat. Deshalb beginnt es mit, wir ermahnen euch. Wenn jemand sagt, deshalb oder denn, dann musst du hören, was davor gesagt wurde. Das Wort denn bezieht sich immer auf etwas, was davor kam. Vers 1 ist mit dem letzten Vers des vorherigen Kapitels verbunden. Aber auch mit Vers 2. Vers 2 beginnt mit, denn es heißt. Es geht also darum, wie wir Gottes Gnade empfangen und wachsen lassen. Denn es heißt. Beides hat damit zu tun, wie wir die Gunst Gottes in unserem Leben mehren. Und wir wissen, es geschieht nicht durch mehr Tun. Gnade kommt nicht durch Leistung, sonst wäre es keine Gnade mehr, keine unverdiente Gunst, die nicht durch Leistung kommt. Hier zitiert Paulus eine alttestamentliche Stelle aus Jesaja. Ich glaube, es ist aus Jesaja 49. Ist es Jesaja 49? Lasst uns mal kurz den Vers anschauen. Es ist Jesaja 49. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, sagt Gott. Und am Tag des Heils dir geholfen. Und dann fügt Paulus hinzu, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Häufig wird dieser Vers benutzt, um Menschen aufzurufen, sich für Jesus zu entscheiden und gerettet zu werden. Viele von uns haben diesen Vers bestimmt schon oft in Evangelisationspredigten gehört. Heute ist der Tag des Heils, jetzt ist die Zeit, Jesus anzunehmen. Und das ist wahr, absolut wahr. Aber das Wort Heil, Soteria, umfasst viel mehr. Es umfasst viel mehr als nur die Rettung vor der Hölle. Es bedeutet nicht nur gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen, sondern es beinhaltet alles, was der Sündenfall gebracht hat. Zum Beispiel, als die Frau mit dem Blutfluss Jesus berührte, sagte er zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich sozo geheilt. Das griechische Wort dort ist sozo, das Verb von soteria. Es ist dasselbe Wort. Heil bedeutet also auch Heilung. Vielleicht hast du letztes Jahr eine schlechte Diagnose bekommen. Vielleicht ist diese Krankheit immer noch in deinem Körper. Aber ich sage dir heute, jetzt ist der Tag der Heilung. Okay? Jetzt. Jetzt. Du musst nicht in der Vergangenheit leben, nicht in dem, was der Arzt dir letztes Jahr gesagt hat. Das ist vergangen. Es zählt nicht mehr. Du bist im Jetzt. Manche von euch leben nicht im Jetzt, weil sie in der Zukunft gefangen sind. Sie sehen sich schon im Grab. Sie sehen ihre eigene Beerdigung. Was fällt dir ein? Bist du schon da? Nein, aber ich habe diese Krankheit. Hör zu, denk mal lieber an all diejenigen, die Gott bereits geheilt hat. Ganz viele mit derselben Krankheit wie du. Es gibt nichts, das Gott nicht heilen kann. Für Menschen mag es unmöglich sein, aber bei Gott ist alles möglich. Du bist noch nicht im Grab, du bist noch nicht tot. Du bist im Hier und Jetzt. Ja, vielleicht ist das Problem körperlich noch da. Vielleicht hat der Arzt bei deinem letzten Besuch sogar gesagt, dass es sich ein wenig verschlechtert hat. Aber du bist immer noch hier, du bist gegenwärtig. Und solange du im Jetzt lebst, befindest du dich an einem Ort der Heilung. Ein Ort, an dem Gott sagt, hier werde ich Wunder für dich tun. Ich habe dich erhört. Viele von uns bereuen Dinge aus der Vergangenheit oder fürchten sich vor der Zukunft. Aber hör mir zu, Reue, Angst und Sorgen können nicht im Jetzt existieren. Das Problem ist, dass wir oft nicht im Jetzt leben. Manche von euch hören mir gerade zu, aber gleichzeitig auch nicht. Ihr denkt darüber nach, was ihr nach dem Gottesdienst essen wollt, wie schnell ihr dorthin kommt, bevor sich die Schlange bildet. Aber ihr seid noch nicht dort. Ihr seid jetzt hier. Und jetzt fließt Gottes Heilung, jetzt fließt seine Gnade. Und wenn wir dieses Jetzt verpassen, empfangen wir seine Gnade vergeblich. Es ist vergeblich, weil wir auf die Zukunft warten. Manche denken, ja, später, wenn meine 3 Gebetsanliegen erfüllt sind, dann werde ich gesegnet. Aber du verpasst das jetzt. Manche hier denken, ich muss mit meinem Kind das PSLI hinter mich bringen, die Grundschulabschlussprüfung. Ich habe früher genauso gedacht, als mein Sohn Justin in der 1. Klasse war. Letztes Jahr hat er das PSLI abgeschlossen. Und ich frage mich, wo die Zeit geblieben ist. Aber ich habe mir eins vorgenommen, schon bei seiner Geburt. Als Jessica, mein erstes Kind, geboren wurde, habe ich oft in der Vergangenheit oder Zukunft gelebt. Ich habe die Momente nicht wirklich genossen. Aber als Justin kam, habe ich dem Herrn gesagt, ich will jeden Moment genießen. Also höre auf das Wort für jetzt. In der Bibel steht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört. Zur angenehmen Zeit ist interessant. Es ist das griechische Wort kairos, das nicht einfach nur eine chronologische Zeit, chronos, beschreibt, sondern einen besonderen Moment, einen göttlichen Zeitpunkt, in dem sich Gottes Gnade offenbart. Das ist kairos. Und das Wort angenehm ist das griechische Wort Dektos. Erinnert ihr euch an das Dektos-Jahr des Herrn? Das war einmal unser Jahresthema. Dektos bedeutet eine Zeit des Wohlgefallens. In Lukas 4 sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um zerbrochene Herzen zu heilen. Und dann sagt er, um das angenehme Jahr des Herrn, das Dektos-Jahr, zu verkünden. Ein Bibelkommentator, ich glaube Wein oder ein anderer griechischer Experte, beschrieb dieses Wort Dektos als eine Zeit, in der Gottes Gunst im Überfluss vorhanden ist. Ist das nicht wunderbar? Ich liebe das. Im Hebräischen, in Jesaja 49, als Paulus diese Stelle zitiert, steht das Wort Rason, was ebenfalls Zeit der Gunst bedeutet. Okay, soweit klar. Wie lebt man also in diesem Kairos-Moment? Wie bleibt man in diesem Dektos-Moment? Indem man im Jetzt lebt. Gott sagt, lebe im Jetzt. Wenn du im Jetzt lebst, bleibst du im Fluss seiner Gnade. Interessant ist, dass auch Psychologen und Neurowissenschaftler herausgefunden haben, dass Menschen, die bewusst im Jetzt leben, weniger unter Ängsten und Depressionen leiden oder andere psychische Probleme haben. Ja, man hat festgestellt, dass Menschen, die im Jetzt leben, relativ frei von Ängsten und Sorgen sind. Weil Angst und Sorgen immer mit der Zukunft zu tun haben. Was, wenn das passiert? Was, wenn ich diese Krankheit habe? Was, wenn das schief geht? Stopp! Ist es jetzt schon bestätigt? Nein, aber ich gehe bald zum Arzt. Und ich habe Angst, dann lebst du nicht im Jetzt. Willkommen in der Zukunft. Komm in die Gegenwart zurück. Wenn du im Jetzt lebst, bist du in Gottes Gnade. Denn Gottes Gnade ist im Jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo das Kairos ist. Und dort, im Jetzt. Aber jetzt greife ich schon vor. Ich will euch erst das Ganze vorlesen. Mich begeistert das so. Die Bibel sagt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Diesen Vers kennen wir aus dem Alten Testament. Also sagen alle, ich warte auf die angenehme Zeit, die Zeit, wo Gott meine Gebete erhört. Übrigens, das Wort erhört im Griechischen bedeutet mit Gunst erhört. Gunst durchdringt diese Verse. Es ist ein Hören mit Gunst. Ist das nicht gut? Gott sagt, ich habe dich mit Gunst erhört. Er sagt, in der angenehmen Zeit habe ich dich erhört. Aber wenn wir uns den Vers im Alten Testament anschauen, da sagt Gott nicht jetzt, sondern nur zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Zurück zu 2. Korinther. Paulus, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, geht noch einen Schritt weiter. Er nimmt die Worte aus Jesaja, die damals in der Zukunft lagen, und bringt sie in die Gegenwart. Seit Jesaja diese Prophetie aussprach, haben Generationen darauf gewartet, dass die angenehme Zeit kommt, die Zeit, in der Gott Gebete mit Gunst erhört, in der seine Gnade überfließt. Es ist ein Tag des Heils, ein Tag der Heilung, der Wiederherstellung, des Friedens. Gott sagte, dieser Tag kommt. Amen. God says, that day is coming. Aber Jesaja sagte nicht jetzt. Die Menschen sehnten sich nach diesem Tag, aber sie wussten nicht, wann er kommen würde. Dann kommt Paulus durch die Offenbarung des Heiligen Geistes und zitiert diesen Vers. Und dann fügt er hinzu, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Sagt mal jetzt. Jetzt ist der Tag des Heils. Wo bist du jetzt? Hier in Gottes Wort. Welches Wort hörst du jetzt? Jetzt. Wann empfängst du? Jetzt. Der Schlüssel zum Empfangen liegt darin, im Bereich der Gnade zu bleiben. Und die Gnade wirkt im Jetzt. Wenn du im Jetzt lebst, befindest du dich an dem Ort, an dem Errettung gegenwärtig ist. Das Jetzt ist der Ort der Gunst. Das Jetzt ist der Kairos-Moment, der besondere, von Gott gesetzte Zeitpunkt. Das Jetzt ist der Ort, an dem Gott dein Gebet erhört, an dem Gott dir hilft. Gott sagt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Seine Hilfe ist da, seine Unterstützung ist da. Das bedeutet Wunder, Durchbrüche, Versorgung. Aber sobald du zurückgehst ins Bedauern, hätte ich doch nur... Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Was wäre, wenn ich anders entschieden hätte? Verlässt du das jetzt? Vergangen! Diese Zeiten sind vergangen! Ja, du kannst dir Fotos von damals anschauen und dich an schöne Zeiten erinnern, aber du bist nicht mehr dort. Unsere Kinder mögen es nicht, wenn wir sie immer nur mit ihrer Vergangenheit identifizieren. Sie stehen vor uns, erwachsen. Und wir sagen immer noch, oh, du warst so süß, als du klein warst. Aber sie denken, ich bin noch jetzt hier. Lieb mich für das, was ich jetzt bin. Sie wollen es jetzt. Oder wir haben Angst vor dem, was kommt. Wir fürchten die Zukunft. Das ist weit verbreitet. Neulich sprach ich mit jemandem, kein Christ. Und wir kamen auf das Thema Angst und Sorgen. Ich sagte, einer der Gründe, warum so viele heute ängstlich sind, ist Social Media. Wir sprachen über seine Kinder, sie haben Zugang zu sozialen Medien und vergleichen sich ständig mit anderen. Sie sehen alles, was in der Welt passiert. Aber es sind fast nie gute Nachrichten, sondern fast nur die schlechten Nachrichten. Weil die schlechten Nachrichten sich besser verkaufen, je dramatischer, desto mehr Aufmerksamkeit gibt es. Wütende Menschen klicken und kommentieren mehr. Und genau darauf ist es ausgelegt. Deshalb hören wir kaum gute Nachrichten. Wenn ein Flugzeug abstürzt, wird tagelang darüber berichtet. Aber was ist mit den vielen Flugzeugen, kleine und große, die jeden Tag auf der ganzen Welt sicher landen? Darüber spricht keiner. Auf einen Absturz kommen tausende sichere Landungen. Jeden Tag auf der ganzen Welt. Aber der eine Absturz nimmt die ganze Aufmerksamkeit für sich in Anspruch. Gehe dieses Jahr nicht mit der Einstellung durchs Leben. Ich wusste es. Ich wusste, dass es schiefgehen würde. Nein, glaube stattdessen das Beste. Glaube das Beste über deine Leiter, dass sie während der Predigt nicht einschlafen. Selbst wenn sie gestern Abend Fußball oder eine koreanische Serie geschaut haben. Glaube das Beste über sie. Was ist, wenn du sie während der Predigt beim Einschlafen erwischst? Kein Problem, jetzt ist ein neuer Moment. Wenn ich ihnen im Jetzt begegne, dann begegne ich ihnen im Bereich der Gnade. Und genau das sagt Paulus hier. Er sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Lebe im Jetzt. Übrigens, das Wort jetzt im Griechischen ist nun. N-U-N. Nun bedeutet, jetzt ist die Zeit der Gunst. Jetzt. Früher, in Jesajas Zeit und auch lange nach ihm, sagten die Menschen immer wieder, der Tag wird kommen, der Tag wird kommen. Und jetzt ist dieser Tag da. Doch viele empfangen Gottes Gnade vergeblich, weil sie nicht wissen, dass die Zeit der Gunst, von der Jesaja sprach, jetzt ist. Amen. Was ist, wenn du eine schlechte Diagnose bekommst? Ja, du hast sie erhalten. Du hast diese Nachricht im Jetzt gehört. Aber was tust du jetzt? Schau auf Jesus. Er ist immer im Jetzt. Er ist nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Natürlich kann er dahin gehen. Aber er hat sich vorgestellt als, ich bin, der ich bin. Er hat nicht gesagt, ich war, der ich war, oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich war der Gott, der einst das Rote Meer geteilt hat. Oder ich war der Gott, der früher Blinde geheilt hat. Aber meine Leute sagen, ich tue das heute nicht mehr. Lazarus war bereits 4 Tage tot, als Jesus endlich ankam. Seine beiden Schwestern, Martha und Maria, waren voller Trauer. Martha lief Jesus entgegen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Anders gesagt, Herr, du bist zu spät. Es ist deine Schuld. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Genau das ist der Punkt. Glaubst du wirklich, dass deine Schritte vom Herrn gelenkt sind? Wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, wenn mein Bruder gerade gestorben wäre, hätte ich vielleicht auch gesagt, Herr, du hast zu lange gewartet. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, die ärgern sich über den Herrn. Der Herr liebt sie trotzdem. Jesus hätte auch sagen können, Martha, wie redest du mit mir? Martha, willst du etwa ins Martyrium? Noch ein Wort, dann Martyrium und nicht mehr Martha. Übrigens, Marti heißt auf Malaiisch sterben. Aber das tat er nicht. Er sagte nicht, Martha, rede nicht mehr mit mir. Geh weg. Du hast dein Recht verloren, mit mir zu sprechen. Ich werde nicht mehr mit dir reden, bis du deine Sünde bekannt hast. Es ist eine schreckliche Blasphemie, so über mich zu sprechen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Da schaute Jesus sie an und sagte, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha? Sie reagiert, wie viele von uns reagieren würden. Ich weiß, dass er eines Tages, am letzten Tag auferstehen wird, wenn du alle von den Toten auferweckst. Ich weiß. Martha, rede nicht mehr mit mir. Denn ich rede nicht mit eingebildeten Menschen. Also rede nicht mehr mit mir. Bekenne erst deine Sünden. Du hast die Beziehung zu mir zwar nicht verloren, aber deine Gemeinschaft mit mir. Nein, das sagt er nicht. Jesus gibt ihr eine noch größere Offenbarung von sich selbst. Also zuerst schob sie das Wunder in die Vergangenheit, wenn du hier gewesen wärst. Und jetzt schiebt sie es in die Zukunft. Eines Tages wird es geschehen. Aber Jesus sagt, und das ist die große Offenbarung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Moment mal, Pastor Prince, aber alle Menschen sterben doch. Nein. Die Bibel sagt ganz klar, dass nicht alle sterben werden. Paulus schreibt, wir werden nicht alle entschlafen. Wenn die Entrückung kommt, werden die, die im Herrn entschlafen sind, zuerst mit neuen verherrlichten Körpern auferstehen. Und dann werden wir, die noch leben, mit ihnen entrückt, ihnen folgen. Pastor, ich bin mir nicht sicher, ob mein Vater oder meine Mutter Jesus wirklich angenommen haben. Hör zu, ich glaube nicht an universelle Errettung, sondern an Gottes Versprechen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Du weißt nicht, was in ihren letzten Momenten passiert ist. Selbst wenn sie im Koma waren oder nicht mehr ansprechbar, glaubst du nicht, dass der Herr zu ihnen gekommen ist? Gott hält sein Wort. Du glaubst an den Herrn Jesus? Dann ist es deine Schuld, dass deine Familie jetzt gerettet ist. Du kannst es nicht wissen. Alles, was man braucht, ist Jesus. Manche denken, dass jemand ein Gebet laut aussprechen muss, um gerettet zu werden. Aber wenn das wahr wäre, dann könnten stumme Menschen niemals gerettet werden. Das ist eine falsche Vorstellung. Es geschieht im Herzen. Menschen können Jesus annehmen, selbst wenn sie nicht mehr sprechen können. Ich glaube, wir werden eines Tages im Himmel überrascht sein, wie viele unserer Lieben dort sein werden, weil Gott sein Versprechen hält. Amen. Okay, ich will das jetzt zum Abschluss bringen. Es gibt einen Vers, in dem Jesus uns das Geheimnis von Gebetserhörungen verrät. Schaut mal, was er in Markus 11, Vers 24 sagt. Darum sage ich euch, wer spricht hier? Jesus. Und seine Gebete wurden alle erhört. Und er sagt, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, lass dir von niemandem einreden, ich sage dir mal, was du beten darfst und was nicht. Nein. Natürlich geht es hier nicht um sündige Dinge. Aber wenn du Heilung brauchst, dann ist das nichts Sündiges. Gott will, dass es dir gut geht, so wie es deiner Seele wohlgeht. Also, was sagt Jesus? Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, erbittet. Das ist nicht in der Vergangenheit. Er sagt nicht, wenn ihr gebetet habt, dann glaubt. Er sagt nicht, irgendwann werdet ihr es haben. Nein. Jetzt. Er sagt, was ihr auch erbittet. Die King James Bibel übersetzt es so. Was immer ihr begehrt, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangt und ihr werdet es haben. Nicht erst, wenn du es siehst oder fühlst. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt. Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Glaubt, dass ihr es empfangt und ihr werdet es haben. Das Haben kommt nach dem Glauben. Du kannst nicht sagen, lass es mich erst sehen, dann glaube ich. Lass es mich erst fühlen, dann glaube ich. Das kann jeder. Aber das Geheimnis von Gebetserhörungen ist, glaube jetzt und du wirst es haben. Du wirst es in der Zukunft sehen. Du wirst es haben. Amen. Bist du bereit, dass wir für dich beten? Bist du im Jetzt, im Bereich der Gnade? Oder sitzt du zwar hier, aber deine Gedanken sind woanders? Dein Körper ist im Jetzt, aber dein Kopf ist in der Zukunft. Pastor Prince, ich warte auf Fischsuppennudeln. Segne uns, mach schnell! Nein, volle Aufmerksamkeit. Der Feind versucht, dich in alle Richtungen zu ziehen. Das Wort Sorge im Griechischen bedeutet, in verschiedene Richtungen gezogen zu werden, in Stücke gerissen zu sein. Jesus sagte zu Martha, warum machst du dir Sorgen um so viele Dinge? Sie wurde gedanklich in verschiedene Richtungen gezogen. Das bedeutet das griechische Wort. Und das ist genau das Problem. Deine Gedanken springen hin und her. Du hörst die Predigt, aber dein Kopf ist bei den Fischsuppennudeln. Dein Körper ist im Jetzt, aber dein Verstand hängt entweder in der Vergangenheit fest oder macht sich Sorgen über die Zukunft. Die Zukunft bringt Angst, Sorgen und Unsicherheit. Die Vergangenheit bringt Reue, Schuld und Selbstverurteilung. Lebe im Jetzt. Lerne, einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Mach dir keine Sorgen über das Jahresthema für nächste Woche. Warum solltest du 7 Tage darauf warten? Ich mache mir auch keine Sorgen darum. Ich lebe jeden Tag mit dem Herrn und genieße es. Denn wer ist im Jetzt? Der Ich Bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht ich war die Auferstehung und das Leben. Manche Theologen sagen uns heute, dass Gott früher Wunder getan hat. Aber Gott sagt, ich bin. Er sagt nicht, ich war. Also, wenn du merkst, dass deine Gedanken mit Angst und Sorgen in die Zukunft abdriften oder mit dunklen Gedanken in die Vergangenheit, dann bring dich zurück ins Jetzt. Und sag, Jesus, du bist im Jetzt. Ich sehe dich in meiner Situation. Selbst wenn du beim Arzt sitzt und auf eine Diagnose wartest, komm ins Jetzt und sag, Herr, du bist der Ich Bin. Glaube beim Beten, dass du es empfängst, auch wenn du es noch nicht siehst. Denn wenn du glaubst, wirst du es haben. Das ist der Bereich der Gnade. Das ist der Bereich erhörter Gebete. Amen. Könnte ich 2 Pastoren hier haben? Pastor Lawrence und Pastor Gabriel. Kommt bitte nach vorne und stellt euch links und rechts von mir auf. Ja, genau so. Pastor Lawrence, du bist die Zukunft. Und ich habe gerade gemerkt, du bist die Vergangenheit. Möchtest du lieber hier rüber gehen? Wir alle haben wahrscheinlich Dinge in unserer Vergangenheit, die wir bereuen, und Dinge in der Zukunft, vor denen wir Angst haben. Viele machen sich Sorgen über das, was in der Welt passiert, wegen der vielen Nachrichten. Aber lass mich dir sagen, du bist nicht dort, du bist hier. Dein Ehepartner ist vor dir, deine Kinder sind bei dir. Genieße diesen Moment. Wenn du dir ständig Sorgen machst, dann wird der jetzige Moment verdorben. Ein ungeduldiger Blick, ein unbedachtes Wort und plötzlich ist die ganze Atmosphäre gereizt, weil du in Angst, Sorgen oder Unruhe lebst. Also, bist du bereit? Wir wollen euch alle segnen. Bitte steht auf. Wenn du hier bist und sagst, Pastor, ich bin kein gläubiger Christ, dann empfange Gottes Gnade nicht vergeblich. Sie ist heute über dich gekommen. Jesus hat deinen Platz in der Sünde eingenommen, damit du seinen Platz in der Gerechtigkeit einnehmen kannst. Willst du seinen Platz in der Gerechtigkeit annehmen? Willst du das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen? Willst du durch den Glauben gerechtfertigt werden? Dann bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, ich glaube, dass Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Er stand an meiner Stelle in der Sünde. Und ich empfange jetzt meinen Platz in ihm, in der Gerechtigkeit. In Christus bin ich gerechtfertigt. Ich bin jetzt für immer gerecht in deinen Augen. Danke, Vater. Ich glaube, dass du Christus von den Toten auferweckt hast und dass er im ewigen Jetzt lebt. Jesus Christus ist mein Herr und Erlöser. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Nicht erst irgendwann. Es ist kein Prozess. Jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Gott sieht dich mit Gunst an, Gott nimmt dich mit Freude an und Gott wird dich immer in Christus als gerecht sehen. Jetzt hebt eure Hände. Ihr habt eure drei Gebetsanliegen, oder? Gut. Dann denkt noch einmal bewusst an sie. Gott kennt eure Gedanken, also geht sie innerlich durch, eins nach dem anderen. Nehmt euch die Zeit. Vater, wir kommen jetzt vor dich. Okay, stell dir diese drei Anliegen vor, als würdest du sie in deinen Händen halten, während du deine Hände vor dem Herrn erhebst. Vater im Himmel, wir danken dir für das Jetzt. Genau jetzt hörst du uns mit Gunst. Du bist unser Abba-Vater und du freust dich mehr darauf, diese Gebete zu erhören, als wir uns freuen, sie empfangen zu dürfen. Es ist dir eine Freude, Herr, uns diese Bitten zu gewähren. Deshalb bitten wir dich jetzt, Vater, während wir dir diese drei Gebetsanliegen bringen. Wir bitten dich jetzt im Namen von Jesus. Vater, erfülle diese Gebetsanliegen. Dieses Jahr, Herr, nicht erst nächstes Jahr, sondern dieses Jahr, so wie du das Gebet von Jabez erhört hast und in der Bibel steht, und Gott gewährte ihm, was er erbeten hatte. So spreche ich heute im Namen Jesu über euch und über alle, die online dabei sind. Gott hat ihm gewährt, was er erbeten hat. Gott hat ihr gewährt, was sie erbeten hat. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, im Namen von Jesus. Jetzt passt auf, wir machen uns das hier zunutze, weil eine Gemeinschaftssalbung auf uns liegt. Es ist eine Zeit der Gunst und ich nutze das jetzt voll aus. Ihr werdet sehen, wie es in Erfüllung geht, dieses Jahr. Und wenn es manchmal so aussieht, als würde das Gegenteil passieren, dann lasst euch nicht entmutigen. Das ist nur der letzte verzweifelte Gegenangriff des Feindes. Ein Zeichen, dass es sogar noch schneller kommt. Ihr werdet es dieses Jahr erleben. Danke euch, Pastoren. Preist den Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Ich werde nächste Woche für das gesamte Jahr beten, aber heute bete ich nur für diese Woche, denn ich möchte, dass ihr im Jetzt lebt. Der Herr segne euch mit den Segnungen Abrahams. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten, über euch und euren Lieben, und schenke euch göttliche Gesundheit, Wohlergehen und göttlichen Schutz in dieser Woche. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch und euren Lieben seinen vollkommenen Shalom-Frieden. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch.